WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Live aus der gebührenfinanzierten Herrensauna in Köln. Hier sind Jürgen Domian und Jan Böhmermann. Was ist hier denn los? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ja, hallo. Hallo? Grüße dich. Ja, hallo, hier ist der Michael. Grüß dich. Michael? Michael, hallo? Ja. Michael aus Hannover. Ja. Du hast eben ein bisschen mein Klavier gehört. Ja. Glaube ich. Und wir haben das vor 3 Jahren... Ich habe es auch gehört. Jahren, vor 3... Oh, ja, Jan, Entschuldigung, dich habe ich noch nicht begrüßt. Wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, mal gesprochen zusammen. Oder habe ich bei dir angerufen. Und da hat es geheißen, von mir aus, ich mache improvisierte Lieder. Ich mache Lieder über irgendein Thema. Ich. Ja. Und mache Lieder über irgendein Thema. Kannst du mir was sagen? Da hast du mir gesagt, mach ein Lied über Angela Merkel, über Sex und über den weißen Hirsch habe ich was gesungen. Das war damals. Ja. Und deine Redaktion hat mich angerufen und die meinten, hast du Lust, nochmal was Improvisiertes zu machen? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich Lust. Und ich komme gerade vom Konzert nach Hause sozusagen und ich mache eine Udo-Jürgens-Hommage im Moment, Merci Udo, und vielleicht hast du das eben auch ein bisschen erkannt, das Lied, und da habe ich gesagt, ich improvisiere jetzt ein Lied, nicht nach Wunsch, Wortwechsel, was du hören willst, sondern ich mache ein Lied über dich und deine Sendung und das zur Melodie von Mit 66 Jahren. Okay. Für dich. Okay. Das Ganze, ich rede jetzt zu viel, du kannst natürlich auch noch was fragen. Normalerweise mache ich die Lieder eben frei improvisiert, aber ich dachte, weil du Udo auch gerne magst und ich da auch gerne mag, machen wir es heute mal auf die Melodie. Soll ich anfangen? Bitte, ja, genau. Du kommst an jedem Abend um 1 Uhr nachts nach Hause. Egal, was wir erzählen, du hältst es vor Chaos. Der Metzfrau in der Wanne, das ist uns ganz egal. Wir erzählen dir alles, du hast keine Wahl. Doch nicht nur mit Problemen kommen wir zu dir. Wir freuen uns, dass du da bist. Und gratulieren dir, nach gerade mal 20 Jahren finden wir dich noch gut. Nach gerade mal 20 Jahren, da ziehen wir den Hut. Nach gerade mal 20 Jahren, da kommst du erst in Schuss. Nach gerade mal 20 ist noch lange nicht Schluss. Hey! Michael, vielen, vielen Dank. Ja. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett von dir. Jetzt sind wir hier gerade so reingeschneit. Wir müssen natürlich das Publikum erstmal begrüßen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und willkommen mein Publikum oder unser Publikum hier. Das ist eine Premiere. Noch nie saß hier Publikum. Ich freue mich natürlich ausgesprochen, dass, wo sind wir jetzt, auf welcher Kamera? Da oben irgendwie. So hier. Viele Kameras auf einmal hier. Das ist alles anders als sonst. Dass mein werter Kollege Jan Böhmermann hier ist. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Über 20 Jahre Domian. Dann bist du hier. Oh. Und dann tritt auch noch Günther Jauch zurück. Das gibt's doch gar nicht. alles war irgendwie fast abgesprungen. Ich war richtig geschockt heute. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Gerade heute Günther Jauch zurücktritt. Ich habe ja so eine kleine Vermutung. Hä? Dass du ein bisschen dran gedreht hast. Nee, habe ich nichts mit zu tun. Aber das ist natürlich ein Schock. Also ich habe erst überlegt, ob wir das die Sendung heute machen können. Weil es ist natürlich, reißt natürlich ein Loch ins deutsche Fernsehen. Absolut, absolut. Aber Tragödie plus Zeit ist gleich Komödie. Und mittlerweile kann ich wieder drüber lachen. 6 Stunden her. Weißt du, was vielleicht eine Idee wäre? Hä? Was hältst du davon? Wir werfen unsere Namen auf den Tisch. Du, ich habe ja einen Job beim ZDF. Ja, aber du hättest ja nächstes Jahr... wir beide wären das tolle Gespann. Meinst du? Böhmermann, Domian für Jauch in der ARD. Warum nicht? Ich glaube, wir wären zu politisch und zu journalistisch kompetent für den Sonntagabend. Also wir hören was. Ja, ich habe was auf dem Ohr. Ich weiß ja gar nicht, was mich heute erwartet. Ich auch nicht. Wir sind quasi im völligen Blindflug. Also ich muss mich total entschuldigen. Ich bin noch ungeschminkt, voll verschwitzt und so draußen Gewitter. Auch weil ich Jürgen heute besser aussehen lassen wollte. Einfach, ich meine, wie viel älter die bist böse du? Böse Zunge werde ich heute Abend noch in den Griff kriegen. 6 Jahre älter, 7 Jahre älter und sieht 20 Jahre jünger aus heute, weil er geschminkt ist. 7,5 Jahre. Ja. Übrigens haben wir hier. Hast du das probiert gerade schon? Hirschwasser. Es schmeckt nach Hirsch. Ja. Ich bin ein bisschen verspannt, weil ich hier so Kärtchen gesehen habe und auf einem Kärtchen steht Karaoke. So. Das hasse ich, das mache ich nicht. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir das nachher noch spielen, aber dein Redakteur Christian hat gesagt, ich soll alle Karten hier vorlesen, immer wenn es ein bisschen hängt inhaltlich. Ja. Dann soll ich das vorlesen und wir spielen ein Spiel Wortwechsel, ja, um so ein bisschen reinzukommen. Wortwechsel. Mit so einer Einblendung sogar. Herzlich willkommen bei Wortwechsel zum 20-jährigen Jubiläum von Domian. Wir rufen mal ein Hashtag des Abends aus. Einfach mal für die jungen Leute, alle 14-Jährigen, die uns jetzt zuschauen. Hashtag ist Domian20. Domian20, das schmeichelt dir und der Sendung. Ja. Domian20. Und wir spielen jetzt eine Runde Wortwechsel, um uns ein bisschen einzuschießen und so ein bisschen reinzukommen. Es funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt nacheinander eine Karte vom Stapel. Derjenige, der an der Reihe ist, muss den Begriff auf der Karte in seine Frage oder Antwort einbauen. Ziel ist es, ein möglichst flüssiges und zusammenhängendes Gespräch zu führen und uns ein bisschen kennenzulernen. Also fang du mal an mit einer Frage. Du musst aber den Begriff, der auf deiner Karte draufsteht, einbauen. Ich muss eine Frage stellen. Irgendeine Frage. Und der Begriff muss aber da drin sein, den du jetzt auf deiner Karte hattest. Und ich muss diesen Begriff in meine Antwort einbauen. Ja, und ich muss meinen Begriff auch zeigen. Mach doch mal. Ja, das ist mein Begriff. Ja. Gut. Also nachts passierte schon mal, dass Leute, das hat man mir hier in der Sendung auch erzählt, dass Leute in alte Gemäuer gehen, um dort als Geisterjäger tätig zu werden und alte Seelen zu finden. Hackfleisch. Ich weiß nicht. Ich verstehe das Spiel nicht so richtig. Ich bin auch die ganze Zeit total verwirrt, weil ich überhaupt nicht weiß, wer von uns beiden wer ist. Haben wir uns eigentlich abgesprochen mit den Händen oder sowas? Das können jetzt vielleicht die Leute, die gerade zu Hause Photoshop offen haben, einfach mal unsere Köpfe tauschen, sicherheitshalber, um zu überprüfen, ob wir eventuell vielleicht auch eine oder dieselbe Person sind. Also ich kann, die Hackfleischgeschichte ist der absolute Domian-Klassiker. Wirst du darauf reduziert, ne? Ja. Ich habe gerade heute die Biografie von Thomas Gottschalk gehört im Flugzeug. Und da wird immer noch so 2, 3 Gags, die ihn seit 40 Jahren verfolgen, auch diese damals die Moderation mit Günther Jauch. Keiner weiß es mehr so richtig, aber trotzdem ist es noch das Ding, womit da immer angesprochen wird. Und das ist bei dir doch die Wanne voller Hack, oder? Ich glaube, das war 1997 oder 96. Da warst du nur überrascht davon, dass sowas überhaupt gibt, wahrscheinlich, ne? Ja, in der Tat. Mittlerweile. Heute würde ich denken, naja, okay. Abgefuckt total. Ja. Kann ich noch was schocken überhaupt? Ach, ja, überraschen vielleicht. Ja. Aber richtig schocken. So Sexuelles hast du, glaube ich, auch alles gehört, oder? Fast alles, ja. Fast alles. Wobei, es gibt schon Sachen, die dann immer wieder doch noch schockieren. Das ist gar nicht lange her, da erzählte jemand, dass er die Fußnägel seines Freundes schneidet, zerkleinert. Ich muss es dir erzählen, du wolltest es doch hören. Und die aufs Butterbrot tut. Ist er das Butterbrot denn auch? Ja, natürlich. Nur für seinen Foodblog. Abfotografiert. Also das hat mich schon ein bisschen geschockt. Nailbread. Oh, ich habe heute mit Ina Müller eine Sendung aufgenommen. Oh, da habe ich gar nicht voran. Habe ich aber jetzt trotzdem. Die wird in 2 Wochen oder 3 Wochen ausgestrahlt. Und da hat die was Schönes zu Nägeln gesagt. Nägel findet sie total abstoßend, weil das ist totes Horn. Und dann Stichwort Hirsch, der auch immer mit dabei ist, auch totes Horn. Letztlich, was aus dem Körper rausfließt, was eigentlich nicht mehr zum Körper gehört. Und das hat so eine ganz neue Komponente dem Thema Nagel mir in den Kopf gehämmert. Und aber so ein Nagelbrot ist wirklich ekelhaft. Ja. Rose im Penis steht auf meiner Karte aber noch drauf. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. So, das ist aber jetzt nicht, das ist jetzt aber kein besonderes Domian-Jubiläumsritual, was man jetzt hier machen soll. Ist auch, glaube ich, gar nicht erlaubt im WDR-Fernsehen, oder? Naja, denken die, dass wir hier bei Tele 5 sind. Achso, wir sollen ein Gespräch führen und Rose im Penis. So, hattest du schon mal eine Rose im Penis? Warum nicht mal Persönliches über den Moderator erfahren? Nee. Ich noch nicht. Trägst du Windeln manchmal? Nein, aber ich frage mich immer, warum eigentlich Windeln Pipi, also flüssiges aushalten, aber wenn ein Kind Durchfall hat, das nach wenigen Sekunden komplett den Rücken hochspritzt. Wobei das ja auch flüssig ist. Woran liegt das eigentlich? Weiß das vielleicht jemand? Warum Pipi in der Windel bleibt, aber Durchfall nicht in der Windel bleibt? Kann ich dir nicht beantworten. Na wieso? Irgendwann kommen wir alle in das Alter, wo das für uns auch wieder relevant wird. Ist doch so, machen wir uns mal nichts vor. Okay. Rose, ja, ich erinnere mich noch an Jürgen Tarach, Rose im Arsch, Walter Sedlmayr. Rose im Penis war auch eine schöne Geschichte hier in der Sendung. Wirklich? Ja. Jemand hatte eine Rose, mit oder ohne Dorn? Es war ein Mädel, die angerufen hat, die erzählte, dass ihr Freund sie überraschen wollte. Und sie kommt in das Zimmer und der Freund steht strahlend vor ihr, splitterfasernackt, mit irrigiertem Penis. Und in dem Penis hatte er eine Rose eingeführt. Hat er vorher dieses Pulver vom Blumenladen da reingetan, damit die nicht weg... Nein, aber er hat die Dornen weggemacht. Ah, okay. Und dann endete es ganz schlimm, weil er es nicht rausbekam. Die mussten dann mit der Rose im Penis... Romantisch in der Notaufnahme. Ja. Doppelleben ist eine Sache. Ich habe festgestellt, ich habe ja mal 3 Jahre lang eine Radiosendung moderiert, die habe ich auch nicht durchgehalten, mangels Kondition, im Gegensatz zu dir, 20 Jahre ist wirklich unglaublich. Aber um 1 Uhr, es ist eine ganz unangenehme Zeit und du jammerst ja in den Medien oft mal rum. Also du wirst oft gefragt, wie schafft man das? Und hast du immer gesagt, ja, es ist schwierig und Biorhythmus. Und ich habe gesagt, ja, der jammert, der Domian. Der wird bestimmt nur mehr. Und heute merke ich das, weil 1 Uhr... Er hat gerade gejammert, als er hier hinkam. Ich weiß gar nicht, was ich vorher machen sollte. Weil 1 Uhr ist so eine Zeit, da denkt man, man kann nicht vorher schlafen, wenn man dann völlig durcheinander ist. Man kann aber auch nicht so richtig wach bleiben. Und schlimm ist, glaube ich, die Zeit zwischen 23 und 1 Uhr, dieser tote Punkt, wo der Körper eigentlich sagt, jetzt wäre es gut zu schlafen, aber du musst halt noch eine Sendung machen. Ich bin froh, dass du mich endlich verstehst. Doppelleben. So. Das Stichwort Doppelleben, weil es ist letztlich ein Doppelleben, was du führst tagsüber, der lichtscheue Molch, der ab und zu nur rauskommt, und nachts der Mann mit den Hackbadewannen und den Rosen im Penis. Sekte? Wir verstehen das Spiel, glaube ich, überhaupt nicht, aber es ist glaube ich, egal. Wir sollen uns unterhalten und diese Worte einbauen. Sekte ist letztlich sowas wie die Kirche in klein. Ja. Es gibt durchaus die berechtigte Frage, wenn man über Sekten spricht, despektierlich über Sekten spricht, warum sind die Kirchen nicht auch Sekten? Ja, da hat sich etabliert, 2000 Jahre lang an was glauben, dann glaubt man, dass man keine Sekte mehr ist. Aber ist so eine Spezialmeinung, ne? Im WDR, ich meine, ich sag mal, NRW katholischer oder religiöses Bundesland, da bist du oft bestimmt mit irgendwelchen Leuten aneinander geraten. Also Kirche ist ja so ein Riesenthema, wenn du da irgendwie dich... Ah ja, ich würde sagen, die ersten Jahre, da war es kompliziert, bis ich dann mal in einer Talkshow den jetzigen Kardinal von München traf, Kardinal Marx, der war damals Weihbischof in Paderborn. Mhm. Und der ist mein Jahrgang und wir haben uns nach der Show ziemlich gut unterhalten. Ich fand ihn auch ganz nett und gab ein gutes Miteinander. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Herr Domian, das, was Sie da in Ihrer Show machen, entspricht, was die Sexualmoral anbelangt. Natürlich nicht unseren Vorstellungen. Aber im Grunde genommen machen Sie, ist das eine moderne Form der Seelsorge. Und das respektieren wir. Und eigentlich ist seitdem... Ruhe im Karton. Ja. Außerirdischer? Gott, Außerirdische. Das rufen Freaks auch oft an. Ja, ich habe Angst vor Knöpfen. Hast du Angst vor Knöpfen? Überhaupt nicht, keine Angst vor Knöpfen. Kannst du verstehen? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Angst vor Knöpfen ist, ich hätte eher Angst, dass mir einer Nägel aufs Butterbrot streut, als Angst vor Knöpfen. Ja. Ich habe heute extra nochmal geguckt, weil ich habe so ein Hemd aus dem Schrank geholt, was ich noch nie anhatte. Und das ist nicht so einfach, es ist ein Button-Down-Hemd. Mhm. Und das darf man nicht mit Krawatte tragen, habe ich in so einem Gentleman's-Blog. Wo du ja sonst immer sehr schick bist. Das ist aber nicht meine Verantwortung. Das machen alles Leute, die dafür sehr viel Geld bekommen. Und in meinem Fall ist das wirklich auch eine Art Schadensersatz. Und das trägt man nicht mit Krawatte. Und man muss diese Hemdknöpfe muss man runtermachen. Das ist ein Sporthemd, habe ich mir sagen lassen. Wobei Hemdknöpfe sind ein super Stichwort. Christian Wunderlich ist unser Redakteur hier auf dem Ohr. Der heute seltsame Sachen sagt. Der sagt seltsame Sachen. Stichwort Stimme im Kopf. Hey Jürgen, ich soll dich auf deine Hemden ansprechen. Das ist der Unterschied, warum ich niemals Markus Lanz machen könnte, weil Markus Lanz kann das, gleichzeitig Sachen von seinem Regisseur empfangen und das Gespräch weiterführen. Das setzt aber so eine generelle, desinteressierte Grundhaltung voraus. Glaube ich. Oder man kann irgendwas sagen, was so klingt wie irgendwas Gehaltvolles, ohne dabei nachzudenken. Ich glaube, die Regie will uns irgendwie deine Hemden ansprechen. Ja, weil wie viel von Camp David hast du? Hast du Camp David Hemden? Nein, ich glaube, die waren für mich shoppen. Die waren für dich shoppen? Ja, ich glaub's. Das gibt's doch nicht. Ja. Gibt's einen Film oder was? Ja, ich glaube ja. Leck mir am Arsch. Nee, besser nicht. Shoppen mit Tina Middendorf. Das ist der Laden von Christian. Hier kauft übrigens auch der Sidekick vom Herrn Böhmermann, William Cohn, seine Hemden bzw. seine Pullover. Christian? Hier ist übrigens ein Gummibaum, also nur mal so by the way. Christian, der Domian hat Jubiläumssendung. Wir brauchen ein ausdrucksstarkes Hemd für ihn. Hast du da was? Ausdrucksstarke Hemden habe ich auf jeden Fall. Und die hässlichen Hemden für Domian gibt es da hinten links in der Ecke. Da steht auch ein Schild drüber, ne? Steht für ein Schild drüber, gut. Absolut. Aber Christian, ich sehe schon eins aus der Kategorie, das brauchen wir nicht. Das ist nämlich genau der Sudoku-Schiffe-Versenken-Style, den Jürgen jetzt immer trägt. Okay. Ne? Kenn ich. Da geht jetzt vermutlich bei der Wildkatze bei Domian gleich ein Pop-Up-Fenster auf. Der Katzenfrau, eine Frau, die wie eine Katze lebt. Besonders gelobt werden immer die schimmernden Hemden von Jürgen, wenn er sie denn mal trägt. Ich halte das tatsächlich eher für einen Fetisch, muss ich sagen. Ich auch. Das ist ein chinesisches Aquarium um 1975, würde ich sagen. Wenn jemand bei Domian eine langweilige Geschichte erzählt, kann man sich an diesem Hemd natürlich erstmal eine halbe Stunde abarbeiten. Das ist jetzt auch nicht gerade besser. Ah, doch. Hat aber einen gewissen Swag. Uiuiui, das hat einen gewissen Swag auf jeden Fall. Stars and Stripes. Ist in dem Jahr produziert worden, als Domian auf Sendung gegangen ist? Ziemlich sicher. Und das ist 20 Jahre Domian in Bildern. 20 years later. Das könnte man ihm antun. Nimm es mal mit in die engere Auswahl. Na, guck mal, das scheint hier die engere Auswahlecke zu sein. Ich meine, es gibt Domian-Hörer, die stehen auf eitrige Pickel. Warum sollten wir nicht auch einen Fan für dieses Hemd hier finden? Wer von uns beiden probiert an? Sehe ich aus wie Domian? Everybody get up. So Jürgen, da ist es drin, aber ich verrate noch nicht welches. Eingepackt und eingeschnürt und kommt hoffentlich noch rechtzeitig zur Sendung an. Mit Gottes Hilfe. Ja. Wo ist es denn? Tina, komm, kann man mal klatschen. Tina Mindendorf, komm mal hier. Ist es hier? Ist das Hemd da? Man weiß es nicht. Sag mal, ist das so, hast du eine Kostümberatung? Nee, nein, ne? Du schminkst dich auch selber immer. Ich muss es, weil hier keine Maske mehr da ist. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist aber für Helene Fischer die Millionen rausschmeißen, das gibt's doch gar nicht. Jürgen, die Hemden übrigens ist meine Arbeitskleidung. Die sind meine Arbeitskleidung. Hat das Finanzamt das auch genehmigt? Nein. Ich laufe sonst ganz andersrum, du kennst mich ja. Sonst Leder-Hotpants und obenrum gar komplett frei und hat Babyöl. In seiner Freizeit. Man erkennt ihn kaum wieder. Darf ich ganz kurz mal was Persönliches sagen? Weil ich hab mich gefragt, ob das eigentlich statthaft ist, als 34-Jähriger an deinem 20, ich war ja 14, als du angefangen hast mit der Sendung. Und überhaupt zu kommen, du hast ja ab und zu so ein paar unseriöse Typen hier in der Sendung. Ich glaube, Oliver Pocher war schon hier, Stefan Raab war schon hier. Das heißt, auch für mich ist das eine Sache, die sowohl, also ich sag mal, imagemäßig in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann. Das kann alles werden mit mir jetzt nach dem Besuch hier. Aber ich habe mich gefragt, ob das überhaupt gut ist, an so einem Jubiläum zu kommen. Und ich habe gedacht, vielleicht hilft es, wenn man so eine kleine persönliche Geschichte erzählt. Weil es ist wirklich, wirklich wahr, dass als du angefangen hast, so Mitte der 90er Jahre, ich ein wahnsinniger Radiofreak war, was damals schon ein merkwürdiges Hobby war. Also Radio zu hören war immer schon ein bisschen, wenn man nicht Thomas Gottschalk in den 70ern war, wo das damals das einzige Medium war, was einem so ein bisschen Verheißung versprach, dann war Radio hören immer schon so ein bisschen nerdy. Mhm. Und ich habe das damals tatsächlich relativ schnell mitbekommen, nach ein oder zwei Wochen, dass es da so eine neue Sendung gibt, die wir damals im digitalen Kabel empfangen konnten, in Bremen, wo ich herkomme. Und habe damals angefangen... Ach, du hast es im Radio, nicht im Fernsehen. Nein, ich habe es immer im Radio gehört. Ich wusste das gar nicht, dass wir WDR Fernsehen haben. Ich habe immer im Radio gehört und habe es dann über 1Live... relativ früh tatsächlich gehört und habe das auch jede Nacht, bis ich dann irgendwann angefangen habe zu arbeiten und das dann nicht mehr ging, jede Nacht immer gehört. Und es ist einfach, finde ich, schon eine so eine Institution, mit der man wahnsinnig viel verbindet, weil man diese ganzen Geschichten, und wenn man selber mal so eine Situation hatte, wo einem dann so ein bisschen irgendwie nicht so richtig gut ging, war das tatsächlich so eine Mischung aus Trost und dem Gedanken, ja Mensch, ich selber bin so, ach naja, nicht so gut drauf, aber den jetzt richtig beschissen mit der Rose im Penis. Na, also es ist also, es gab immer eine Geschichte, wo man gedacht hat, verdammt nochmal, okay, ich kann eigentlich nicht jammern und sollte nicht jammern. So geht mir das ja nach wie vor. Mir geht's so nach wie vor, wenn ich manchmal hier rauskomme oder meinen Kollegen auch, die das lange machen, und wir hatten wirklich sehr, sehr schwierige und sehr traurige Fälle, dass man das Gefühl hat, halt dich mal klein mit den Problemen, die du hast. Das ist so, ja. Ja. Das schreiben auch das Publikum schreibt uns das auch ganz oft, dass die auch dieses Gefühl haben. Ja, wenn du dann irgendwann anfängst, das selber zu machen, und es war einer der Gründe, warum ich immer zum Radio wollte, wir sind eben solche Sendungen, unter anderem, und ich habe dann selbst mal so eine Talkshow oder die Late Line 3 Jahre gemacht, und das ist, ich sag mal, dass du das 20 Jahre lang durchhältst, nicht dieser allgegenwärtigen Versuchung zu erliegen, Leute, die anrufen, und eine langweilige Geschichte ertrage ich wirklich nur 20 Sekunden, aber wie oft ich dich schon 15 Minuten lang, den einem Anrufer zum Punkt da siehst du wie bei mir. Nein. Stammel und gestottere. Aber du kriegst es immerhin mit so einer Art, dass es für die Leute nicht uncool wird. In der Tat ist das auch eine der schwierigsten Sachen, wenn ich einen Anrufer habe und ich merke, der Anrufer kommt nicht zu Potte. Es ist das kann daran liegen, dass man aufgeregt ist und ich darf nicht drängeln. Ich darf aber auch den Anrufer nicht zu weit laufen lassen. Und vielleicht kommt am Ende noch so eine Krebsdiagnose, die dann irgendwie vergisst oder sowas. Ja. Und apropos, und es gibt ja auch diese Leute, die merken, während sie dir eine Geschichte erzählen, dass die Geschichte offensichtlich doch nicht richtig gut fürs Radio war. Und dann anfangen, sich quasi ad hoc irgendwelche Sachen einfallen zu lassen, wo man relativ schnell merkt, dass es totaler Quatsch ist. Und du hast bestimmt auch einen totalen Riecher dafür, welche Geschichten stimmen oder nicht. Ja, oder? Ja, ja. Wir blicken zurück auf 20 Jahre Domian mit dem nächsten Spiel. Geschichtenangeln. Wo liegt das jetzt? 20 Jahren Domian. Achtung, Geschichtenangeln aus 20 Jahren Domian. Und hier kommen die Regeln. Ich kein Spiel, sondern ein Blick zurück auf 20 Jahre Domian. Wir bekommen Gegenstände ins Bild geangelt, die Hinweise geben auf denkwürdige Geschichten. Ich muss kurz rüpsen, weil dieses Wasser schmeckt wirklich toll, aber ein bisschen ich soll tippen, woran wir erinnert werden. Ah, ich weiß es. Es ist ein Beutel Schamhaare oder Scheiße. Nein, es sind Haare. Es sind Haare. Ich weiß. Oh Gott. Ich möchte nicht. Ich erzähle die Geschichte. Ach Gott. Es war ein Anrufer, der einen bestimmten Fetisch hatte, einen ganz besonderen Fetisch, nämlich, also er war vom Beruf Friseur. Und ich glaube, du kannst heute Nacht nicht schlafen. Ja, es ist wirklich. Das ist so, dass du musst ja auch noch zarte ernst, Seele. Du musst ja auch noch ernst nehmen, vor allem die Leute. Also zumindest ein bisschen. Und er hat die Haare immer eingesammelt, von der Arbeit mit nach Hause genommen und die Haare in eine Badewanne getan, warmes Wasser rein, sich in die Badewanne mit den Haaren gesetzt. Und was hat er da gemacht, Jan? Masturbiert. So, genau. Das habe ich jetzt improvisiert, aber es stimmt. Ja, das stimmt. Weil das auch das erste, weil ich habe, wenn ich schon so krank bin und eine Badewanne mit Wasser und Haaren fülle, dann will ich da auch masturbieren. Also was denn sonst? Ein Kaktus, ein Duplo-Kaktus, ist keine Sache, die ich mir einführen würde, weil er die so wieder. Bin ich jetzt auch ein bisschen. Was ist das, ein Kaktus oder ein Duplo-Kaktus? Ein Kaktus, ja, ein Kaktus. Ich will so ein Kaktus. Kaktus. Kaktusgeschichten. Ja, es gab irgendwas mit Kaktus. Irgendwas, was auch so, soll ein Gummibaum sein. Meine Güte. Hans-Georg, der Gummibaum. Es war jemand, der in seinen Gummibaum verliebt war. Das kannst du Spießer dir gar nicht vorstellen, ne? Dass man. Was heißt denn Spießer? Also dass man sich in Gummibaum oder in Haare legen kann und einen Gummibaum fällt. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Es wäre halt nicht so mein Ding. Ich bin ja letztlich auch auf der Suche. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin auch immer auf der Suche nach einem. Eines Tages möchte ich mal den Fetisch meines Lebens finden. Aber ich habe ja auch schon wirklich wahnsinnig viele Sachen ausprobiert. Hast du? Ja, natürlich. Privat, ja, natürlich. Nee, ich habe noch keinen gefunden. Ein bisschen. Ich experimentiere mit vielen Dingen rum, aber ich zum Beispiel? Also diese Nagelbrot-Geschichte war zumindest eine Sache, die ich mal ausprobieren möchte. Das glaube ich dir nicht. Ja, ich habe nur keine Freunde mit so langen Fußnägeln, obwohl Olli Schulz hat extrem lange Fußnägel, aber es ist ein anderes Thema. Das Ding ist, du verrätst es uns nicht. Ich würde mir dabei immer, dabei würde immer das Gehirn weiterrattern. Ich würde mir dabei immer, ich glaube, ich würde nicht den Moment, wo der Trieb, das rationale Denken über. Ich würde die ganze Zeit mich einfach wahnsinnig lächerlich fühlen. Und das ist natürlich. Also. Okay. Deswegen gelingt es mir nicht. Bislang noch nicht. Vielleicht gibt es eine Anregung. Gibt es mit dem Alter, kommen dann mehr Fetische dazu irgendwann? Also hast du bei dir gemerkt, verdammt nochmal, jetzt eine Rose? Ja. Hackfleisch, also gut, das ist klar. Wobei das ja jetzt kein Hackfleisch war eigentlich im Sinne. Ein Stückchen Hackfleisch. Hackfleisch ist viel Fleisch, aus dem man Sachen viel. Ja, das ist richtig geil, fett. Richtig fettes, geiles Fleisch. Kneten. Richtig. Siehst du? Wobei das finde ich auch, das ist eine Sache, die zumindest jetzt nichts Sexuelles hat, aber zumindest was Sinnliches auf eine Art, dass einem das in Erinnerung bleibt. Ja. Stimmt. Jetzt kommt ein Alien. Ah, das kommt öfter vor, ne? Leute, die Aliens gesehen haben, wahrscheinlich. Ja, aber da fällt mir jetzt keine richtige Geschichte. Gerade ein megamäßiges Gewitter und wahrscheinlich haben irgendwelche Leute, die sonst irgendwie im Brandenburger Tor stehen und mit Ken Jebsen und Jürgen Elsässer demonstrieren, also, da irgendwas rausgefunden. Ich kann mich nur an ein sehr interessantes, lustiges Gespräch erinnern, wo ich mit dem Erzengel Gabriel indirekt gesprochen habe. Weiß das der Bischof aus München? Ja. Das war ein Außerirdischer hier gerade, klar. Ja. Aber letztlich ist ein Erzengel ist auch ein Außerirdischer. Ja, aber das war ein Medium, der mit dem Erzengel reden konnte. Sind schon mal Wunder passiert in der Sendung? Mm. Es rufen so viele medial begabte Menschen an. Hellseher, Gedankenleser und so etwas. Und ich mache immer das Experiment, ich sage, okay, bitte lass uns jetzt hier live im Radio und Fernsehen, lass es uns machen. Erzähl mir dieses oder jenes oder was denke ich. Und es geht immer schief. Siegfried, und ich warte immer auf den Tag, wo es mal funktioniert und dann bin ich hier platt. Dann bin ich wirklich platt. Oder wenn du eines Tages anfangen könntest, durch deine Erfahrung mit den Menschen Gedanken zu lesen. Und ich habe nach... Es klingelt. Aber ich sehe kein Telefon. Hier ist... Ja, muss ich jetzt was sagen? Hallo? Wer ist da? Siegfried? Ja, hallo? Hallo Siegfried. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hallo, meine Lieben. Hallo Siegfried. Bist du Siegfried Norra? Hier ist Siegfried Norra, ja. Sag nicht, dass du 63 Jahre alt bist und das Erbstück kommst. Genau, einmal, zweimal mit IE und D am Ende und dann Norra. Es funktioniert schon. 63 aus Erfstadt? Du bist mein Medium. Ah, genau. Das gibt's nicht. Ich habe eine außerirdische Seele. Wirklich wahr? Ja, natürlich. Von welchem Planet kommt die denn, Siegfried? Ich komme aus einem anderen Omniversum. Ah, wir haben miteinander gesprochen. Omniversum? Genau. Ja, so. Wir haben 28.000 Omniversen haben wir. Ja, Siegfried, du musst es dem Jan nochmal erklären, sonst versteht er das nicht. Erklär doch mal, Siegfried. Ja, vielleicht sage ich vorher aber mal ganz kurz. Also erstmal dadurch, dass ich bei Domian war, da voriges Jahr, dadurch haben wir erstmal den Dritten Weltkrieg verhindert. Das kann ich bestätigen. Das ist klar, ne? So, und ja, was soll ich erklären? Also ich habe vor 33 Jahren eine außerirdische Seele in mir gekriegt. Ist die, und, du musst mir erklären, ist die so warzenartig in dir gewachsen? Wie so eine Warze, Siegfried, in dir gewachsen und irgendwann hast du das bemerkt, weil es nein, zu nein, groß ist? Nein, der ist volles Pfund reingekommen, da habe ich auch Rente drauf seit 29 Jahren. Ach so, die hat eine eigene Sozialversicherungsnummer, die außerirdische Seele. Könnte man so sagen, aber ich meine, also ich bin natürlich dieser irdische Mensch noch geblieben. Aber jetzt bestimmt von außerirdischen Mächten. Mit außerirdischen Mächten, genau. Mhm. Weiß das die AfD? Weil sonst kann es sein, dass Teile von dir ausgewiesen werden in naher Zukunft. Ja, das ist schwierig. Ich meine, was soll ich dazu sagen jetzt noch? Du bist... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht genau, ist das eine Sache, die du wirklich glaubst? Oder? Ja, das glaubt er. Ich weiß es. Seit ich mit Domian gesprochen habe, habe ich... 1300 Leute dazu bekommen, mit denen ich nachts bei Skype hier skype und so weiter und wir retten hier ganz fleißig die ganze Nacht, jede Nacht retten wir weiter die Menschheit. Die Erde ist schon gerettet seit 2012, aber die Menschen, die sind noch nicht so so gut drauf. Hä? Die wissen das alle noch wie nicht. Wie heißt denn der Planet? Außerirdischen und das brauchen die gar nicht zu haben, weil eigentlich sind die ja von negativen Außerirdischen schon lange versklavt worden und das wissen die nicht. Siehst du. Wie heißt der Planet, von dem du kommst? Da wo ich herkomme, gibt es keine Planeten. Das ist ein ganz was Außergewöhnliches. Da müssten wir uns mal separat per Skype oder so mal drüber unterhalten. Also das ist ganz was anderes als ein Planet. Ja, das ist ein anderes Omniversum. Und das hat keine Planeten. Sondern? Ja, das ist sehr kompliziert. Sowas habt ihr alle noch nie gehört. Ach so, würde vielleicht die Sendezeit sprengen. Gibt es da eine Sonne? Sowas Ähnliches wie eine Sonne. Gibt es da auch Schnaps und Bier? Kann man sich alles vorstellen, man kann alles haben, ja? Also jede Rauschzustände sind ja sowieso alle göttlich. Noch wichtiger, gibt es Sex da? Ja, aber in anderer Form wie hier. Wie? Erzähl es uns. Wie? Ach Gott. Das ist jetzt ganz kompliziert. Ist das auch kompliziert? Das zu sagen, ist es denn auch, ist es denn schön? Ist es auch schön? Das ist viel schöner wie hier auf der Welt. Auch der Sex ist viel schöner da. Ja, natürlich. Warum? Weil das nicht der richtige Sex ist hier auf der Erde. Siegfried, ich mache mal den Vorschlag. Du machst das gerade sehr interessiert und neugierig. Ja. Du müsstest uns mal mitnehmen, ne? Für einen Nachmittag. Genau. Einfach mal so ein... Wir können mich ja mal besuchen. Ja? Müssen wir uns vorher aus Alufolie Hüte basteln oder können wir... Nein, wir sind ja nicht bekloppt, sondern wir sind ja echt außerirdisch. Ja. Ach so. Na gut. Nun gut, Dann freuen wir uns. Ziel. Das denn, ist denn Lachen ist das göttlichste aller Göttlichkeiten. Ja, ja. Ich höre gerade, wir kriegen gerade einen Anruf von Melmark, wir müssen mal eben auflegen. Guck mal, siehst du, ich würde das zum Beispiel... Siegfried, schön, dass du angerufen hast. Okay. Tschüss, Siegfried, ciao. Wiederhören. Ich würde das jetzt nicht aushalten. Ich würde das jetzt wirklich nicht aushalten. Ich würde das so lange machen, bis alle Leute vom... Also das, ich würde das, und halt, ja, wir haben uns sehr ernsthaft darüber unterhalten. Ja, ja, habt ihr zwar. Ja, also jetzt habe ich das nicht ausgehalten gerade. Ja. Das ist nicht einfach. Ja. Kriegst du eigentlich so eine. Jetzt hören wir aus der Regie, kommt eine Rede. Der Bundeskanzler? Ach nee, ja. Wir haben eine Bundeskanzlerin mittlerweile, seit kurzem. Eine Rede von Oliver Kalkofe. Lieber Domian, 20 Jahre lang hockst du jetzt schon als sabbelnder Seelsorger ganz allein in diesem kleinen, fensterlosen Backsteinbunker dort irgendwo im Media-Auffanglager von Köln. Das ist ein harter Job. Das ist deprimierend. Ich weiß, da können auch die anheimelnden rosa Puffleuchten im Hintergrund nicht drüber hinwegtäuschen. Also Respekt dafür, ehrlich. 20 Jahre als telefonierendes Testbild bist du gewissermaßen das akustische Wellness-Fußbad für alle Problembeladenen mit Schlafstörungen, die sich einfach mal ganz privat und intim in der Öffentlichkeit mit jemand unterhalten möchten. Egal ob jetzt Friseurlehrlinge, die nachts in den zusammengekehrten Haaren ihrer Kunden baden, oder junge Männer, die sich am Valentinstag für die Freundin eine Rose in den Harnleiter schieben. Ja, all diese netten Menschen hätten wir ohne dich nie kennenlernen dürfen. Auch die vielen hirnfaulen Redaktionsgehilfen der Privatsender danken dir für die zahlreichen tollen Anregungen für ihre grenzdebilen Scripted Realities. Ich meine, da wären sie ja sonst selbst nie drauf gekommen. Sehr schade allerdings, dass du zum Jahresende aufhören willst. Also ich meine, was sollen wir ohne dich tun? Hm? Wo ruf ich in Zukunft an, wenn ich wieder mal beim Sex im Mettigel oder im Auspuff der geliebten Knattermo verstecken bleibe? Mein Vorschlag zur Güte, gib uns zum Abschied doch deine Handynummer, okay? Einfach kommentarlos einblenden. Wir geben sie auch nicht weiter und rufen nur nachts und in Notfällen an. Versprochen. Also, bis dann und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich melde mich. Das ist ja nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Ja, Ende nächsten Jahres. Ist da noch ein bisschen hin? Ja, bis dahin. Kann doch viel passieren. Kriegst du eigentlich so eine Art Supervision? Also, dass du ab und zu mal selber mal bei irgendeinem Über-Domian anrufen musst, den, wo nur Domian die Nummer hat. Domian, Super- oder Womian oder nee, Mario und ja, Vario. Wir machen ja immer, wenn die Sendung vorbei ist, ungefähr eine Stunde noch Nachbesprechung. Heute aber nicht, oder? Nein, heute nicht. Und da ist immer unser Psychologe dabei. Und das ist ganz gut. Ich finde das ganz interessant, dass die Leute heute zum allerersten Mal das Domian-Studio in drei Dimensionen sehen. Man kann mit Kameras jetzt hin und her schalten. Ja. Normalerweise sieht man dich ja nur vor dieser Wand sitzen. Oder ja, quasi fast ein Jahrzehnt lang. Es wirkt lang. Im Fernsehen größer, als es jetzt... Es ist wirklich extrem klein. Es ist so groß wie eine Telefonzelle, eigentlich. Und normalerweise kennt man dich ja wirklich nur sitzend. Das muss man auch mal sagen, es gibt keinen Kameramann. Es ist eine große Kamera, ja. Webcam eigentlich, die sich auch nicht bewegt. Ja. Und das ist dann doch ein relativ einsamer Job. Ne? Ich kann noch ein Geheimnis verraten. Noch eins? Ja. Normalerweise... Ist eine Taste hier? Ja, ist eine Taste. Benutze sie mal nicht. Ich kann mit der Fußtaste die beiden Kameras bedienen. Das mache ich selbst. Drück erstmal nicht drauf. Aber einmal, mal gucken, was passiert. Nee, die ist heute ausgeschaltet. Gar nichts. Ja, ja. Gar nichts passiert. Ach, du machst das dann übrigens selber. Werden die Leute sich fragen, was das hier ist? Erklär du das nochmal. Das war unser... Ja, so haben wir uns ja quasi kennengelernt, weil du quasi von deinem heimlichen Fetisch in meiner Sendung erzählt hast. Übrigens, was ich dir wirklich übel nehme, dass du in meine Sendung kommst und zwei Tage später musst du dann lesen, dass du aufhörst mit der... Und das verrätst du nicht in meiner Sendung. Sag mal, hast du denn die Regeln des Geschäfts nicht verstanden? Ich war natürlich zu Hause zwei Tage lang geweint, weil ich dachte, Domian war da und das Knallerding. Und habe ich aus Rache, aus irgendwelchem Material, was wir dann noch hinterher in der Probe aufgenommen haben, haben wir dann zusammengeschnitten, dass du Pferde schlägst. Zur Strafe spielen wir jetzt nämlich Domian Karaoke. Und das hasse ich. Ja, singen hasse nämlich zu Recht. Domian Karaoke. So, mach mich fertig. Ich habe bisher nichts. Ja, das geht nämlich folgendermaßen. Es gibt jetzt kleine Ausschnitte, Jürgen, und wir müssen quasi, aber wir singen das natürlich nicht. Wir müssen du kannst singen. Ja, ich kann auch nicht singen. Wirklich. Nein, ich kann nicht singen. Tim Bensko kann singen und Andreas Burani kann singen. Aber ich kann nicht, oder Adel Tawil, den finde ich auch gut. Oder Klaas Häufer Umlauf, der kann singen. Der kann singen. Der hat so ein Gefühl in der Stimme. Ja. Mhm. Hier kommt der erste Ausschnitt. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du in deiner Partnerschaft an Geheimnis hast. Wir führen eine Petplay-Beziehung. Petplay? Genau. In Köln würde man sagen, was ist das dann? Das ist so, dass meine Freundin mehr oder weniger zum Tier erzogen wird, also zur Hündin. Sie ist auf allen Vieren, ist auch nackt mit Hundeleine und Halsband, halt wie ein richtiger Hund. Wie begrüßt sie dich? Ich fang mal an, okay? Wie begrüßt, weil du hast das ja Gespräch ja geführt. Wie begrüßt dich die Freundin? Die Freundin begrüßt dich mit Wuff. Höchstwahrscheinlich mit Wuff oder. Ja, wahrscheinlich, ja. Und wie geht's weiter? Ja. Wie begrüßt sie dich? Bellt sie oder? Ja, genau. Die bellt, wenn du die Tür aufmachst? Ja, genau. Aber wie kommen denn Leute auf sowas? Was muss passiert sein, damit ein Pärchen, was wahrscheinlich normalen, geregelten Berufen nachgeht, irgendwann auf die Idee kommt, pass mal auf, wie wär's, wenn du dich mal ausziehst und ich lege dir mal die Hundeleine an und mal gucken, ob mich das geil macht. oder gibt's dieses Bedürfnis, bevor die Idee kommt? Also Sex ist ja das eine, aber ich fände das schon ganz geil, wenn meine Freundin mein Hund wäre. Wie kommen denn Leute auf sowas? Ich weiß es nicht. Nächster Ausschnitt. Du hast zur Nacht angerufen, zum Thema Nacht. Warum? Ja, genau, weil ich Vampiristin bin seit 3 Jahren. Wie lustig, du bist Vampiristin? Ja, also das ist einfach so, dass ich lebe wie ein Vampir, sprich ich bin tagsüber schlafig und nachts bin ich eben wach. In einem Sarg? Ja, auch in einem Sarg. Wie bitte? Wo steht der? In meinem Schlafzimmer. Wohnst du allein oder noch bei den Eltern? Nee, ich wohne in einer WG mit 3 anderen Vampiristen. Wie, ihr trinkt auch Blut? Ja. Was denn für ein Blut? Weißt du es noch? Ich glaube Schweineblut. Ich glaube Schwein- oder Hühnerblut, kein Menschenblut. Nein. Wie, ihr trinkt auch Blut? Ja. Was denn für ein Blut? Unser eigenes. Oh. Wie, ihr zapft euch euer eigenes Blut ab und trinkt das dann? Ja. Dann geht das Wesen nicht verloren. Ist aber, glaube ich, schwer gefährlich. Darf man nicht machen. Weil da gibt es irgendwelche Verklumpungen oder sowas. Dafür sollte man nicht machen. Ja. Wenn ihr gerade anfangt, Aderlass, weil ihr das eine geile Idee findet, ne, denke ich auch immer, das hast du nicht Schiss. Als öffentlich-rechtlicher Moderator kriegt man das ja so eingetrichtert. Passt bitte auf, sagt den Leuten nichts, womit ihr nichts anfangt. Gebt den Leuten nichts in den Kopf, womit die eventuell auf Ideen kommen, wie zum Beispiel eigenes Blut trinken oder sowas. Ich habe immer den Reflex hinterher zu sagen, bitte macht es nicht nach. Ja, das sage ich auch. Das sage ich oft, ja. Trinkt bitte nicht euer eigenes Blut. Ja. Das von eurer Freundin, aber nur, wenn die an der Hundeleine liegt. Dann kann man das machen. Ich glaube übrigens, dass diese Grundveranlagung zu solchen seltsamen Sachen ganz früh schon in einem gelegt sind. Das habe ich mal auch in deiner Sendung gehört. Da gab es jemand, der hatte irgendeinen Strumpffetisch und der hat sich das damit erklärt, dass er früher unterm Tisch gesessen hat und seine Tanten immer so Strümpfe anhatten. Ja. Wo ich auch mal gedacht habe, vielleicht gibt es in meiner ereignislosen Kindheit einfach nicht genug Leute, die irgendwelche weirden Sachen gemacht haben, dass ich da irgendwie so eine Art Fetisch entwickeln konnte. Aber ich bin, wie gesagt, auch da oft, wenn jemand einen Vorschlag hat oder sowas, ich würde mich da wahnsinnig freuen. Auch wenn du jetzt nächstes Jahr aufhörst, vielleicht. Machst du dann auch sowas? Weil ich kann mir schon vorstellen, das war jetzt ein Gag von Olli Kalkofe, ne? Aber dass du es auch vermissen wirst, dass da nicht die Freaks anrufen nachts bei dir. Und die normalen natürlich auch. Es rufen ja nicht nur Freaks an. Ja, weil ich auch die normalen auch. Hat jetzt so den Eindruck gerade, aber ich meine, du weißt ja, was hier auch sonst alles passiert. Mhm. Meine Tochter. Deine Tochter. Also die liebt dich so sehr, das ist schon nicht mehr normal. Vorher waren es die Backstreet Boys, dann war es Jean-Claude Van Damme und jetzt bist du es. Ich sag Katharina, der steht auch ein bisschen so, du stehst ja mehr so auf dem Weg, so ein bisschen mit Form. Ja, ja genau. So ist es. 5 Kilo hat sie zugenommen. Deswegen. Ja, ich und mag dann ist sie los nach Köln. Ich glaube, auch hier möchtest du mal mit sprechen? In der Tat, sie ist da. Du weißt ja, dass ich so sehr viel älter bin als du. Das ist mir egal. Du bist mein Traummann. Ich habe auch noch nie jemanden so geliebt wie dich. Das dritte Buch, was sie jetzt von dir hat, das ist das, wo du deinen Fall da im Herzen hast. Wo ich halbnackt auf dem Cover bin. Richtig. Ne? Mhm. Und weißt du, was sie damit gemacht hat? Oh Gott, oh Gott. Sie hat sich das 50.000 Mal gekauft, eine Badewanne eingelassen. Und sie in eine Badewanne mit Domian-Büchern gelegt. Das weiß ich nicht. Übers Bett gehängt. Weißt du, was sie damit gemacht hat? Sag's. Da ist sie in eine Druckerei gegangen und hat sich Bettwäsche drucken lassen. Das hat 250 Nein. Euro gekostet und die Bettwäsche ist jetzt immer auf ihrem Bett. Oh Gott, oh Gott. Nicht jeder. Ja, das ist eine Domian-Bettwäsche. Dass du überhaupt in den 20 Jahren, du hättest so viele Möglichkeiten gehabt, diesen Nacht-Fame, die Leute, das ist ja eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, da könntest du doch, also wenn du jetzt YouTube-Star wärst oder irgendwie oder bei AstroTV arbeiten würdest, hättest du ja schon den Domian-Kristall verkaufen können. Ja, genau. Oder irgendwelche komischen Ohrringe, die einem Lebensglück bringen können. Ja. Aber dass du das, wie Jürgen Fliege, der hat einen eigenen Sender aufgemacht. Dass dir einfach dieser... Ja, mir hilft das, dass ja Domian... Du kennst doch diese ganzen RTL-Leute, Heller von Sinn und so, die haben doch alle Anschluss an so die kommerzielle Welt. Da kannst du doch, warum machst du denn nicht mal irgendwie so eine Parfumlinie oder Hemden bei Domian? Ja. Irgendwie sowas. Das gibt's doch nicht. Jetzt kannst du es doch machen in einem Jahr. Da guckt ja doch keiner mehr auf die Finger. Ich glaube, da kaufen sie es nicht mehr, die Leute. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ist, kann ich auch mal sagen, hast du mal so eine Schmeichelei nebenan. Ich glaube, das ist so ein Ruhm, der Domian-Ruhm ist so ein Ruhm, den gibt's, glaube ich, ganz selten, weil der ist, erstmal ist der, hat einen sehr harten Kern, denn der geht nicht weg, glaube ich. Das ist eine Sache, die nicht verblasst und das ist in so vielen Leuten drin, aber ohne, dass das so Gottschalk-mäßig andauernd präsent ist und es nervt. Also ich glaube, es ist immer so eine, ich glaube, Leute begegnen dem immer mit einem gewissen Wohlwollen oder immer einer positiven Grundstimmung, glaube ich. Nächster Ausschnitt. Nächster Ausschnitt. Also du synchronisierst Pornos. Ja, habe ich schon gemacht, natürlich. Ja. Und Werbesendungen, natürlich. Und Werbesendung. Mhm. Also diese... Mit erotischen Inhalten. Ach, wenn du jetzt beim Finanzamt anrufst und hast ein Problem, redest du dann auch so? Nein, dann rede ich nicht so. Wie redest du beim Finanzamt? Hallo. Hallo, ich bin... Hallo. So rede ich beim Finanzamt. Also, jetzt kommt gleich irgendwas komplett abtörendes. Siegfried? Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Domian. Bist du die Pornofrau? Bin ich die Pornofrau, ja. Wie redest du beim Finanzamt? Ja, na genau so. Ach so, aber es ist trotzdem auf eine Art noch ein bisschen geil. Aber ich weiß gar nicht... Nee, was, nichts? Ich weiß gar nicht... ist das... Hat sich... Das ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, das ist länger her. Sieben Jahre. Wie viel? Sieben Jahre. Hat sich das eigentlich jemals verändert? Also diese Art, erotisch am Telefon zu reden? Weil ich habe das Gefühl, dass diese Art von Stimmlage auch gewissen Moden unterworfen ist. Wie man denn geil am Telefon redet. Musstest du dich da verändern? Sehr journalistisch aufbereitet, aber grundsätzlich nicht, nein. Ah, okay. Mhm. Also der Versuch ist gescheitert. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Wir hören doch mal den Originalanruf. Ja. Ach, wenn du jetzt beim Finanzamt anrufst und hast ein Problem, redest du dann auch so? Nein, dann rede ich nicht so. Wie redest du beim Finanzamt? Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Domian. Hier ist ein Mann natürlich. Nein, das ist im Ernst. Ja, so war's, genau. Bist du ein Mann im Echt? Du bist ein Mann. Ja, ich bin natürlich. Das lädt mich am Arsch. Ja, Conchita! Ja. Conchita! Das gibt's nicht! Conchita ist dabei. Ey, das ist echt, das ist echt ganz schön geil. Aber man hat mich angerufen und das nach 7 Jahren, dass man sich an meine Stimme eigentlich recht gut erinnert. Ja, Alter Schwede. Ja. Aber die Geschichte, das ist völlig irre. Das ist total geil, weil ich bin noch völlig darauf reingefallen. Ja, und ich auch gerade. Ja. Und wie viele Millionen, oder sag mal, 100.000 Transsexuelle, das neiden, die, ich sag mal, Bruce Jenner-mäßig spät berufen, verdammt nochmal, ich bin doch eine Frau. Und das Einzige, was halt nie weggeht, egal wie geil die aussehen, ist die Stimme. Und du kannst es perfekt. Bist du denn Travestiekünstler oder so, oder ist es einfach nur Fun? Nein, also ich mache das schon sehr, sehr viele Jahre. Es gibt auch einen Hintergrund, ich habe es Domian damals auch erzählt. Vielleicht erinnerst du dich, Domian? Ja, sag nochmal. Rollstuhlfahrer? Kannst du dich erinnern? Jetzt klingelt es vielleicht. Es dämmert, ja, aber erzähl du mal genau ausführlich. Ja, ich kann es dir ausführlich erzählen. Also ich habe das seit meinem 17. Lebensjahr habe ich das gemacht, wurde angesprochen von einem Anrufer, ob ich gegebenenfalls Pornos oder Erotikfilme synchronisieren möchte und habe das dann wohlwollend angenommen. Und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben. Angefangen hat es damit, dass man den Sprachcomputer von den Systemen überlistet mit einer recht femininen Stimme. Ich habe nun nicht gerade die maskuline Stimme oder die maskulinste Stimme, aber eine sehr weiche. Und wenn ich die ein bisschen in die Höhe ziehe, dann passt das natürlich auch für den Erotik-Deck. Du sitzt im Rollstuhl? Ja, ich bin mehrfach blind. Von Geburt an. Dein Kapital, die Stimme ist dein Kapital. Also ich meine, dafür kannst du dann mit Sachen, die sonst kein, also Ich bin ganz hoch. Das würde nie, das klingt immer komisch. Wahnsinn. Also, das ist ganz toll. Bin ich neidisch drauf. Bist du denn nach wie vor gut im Geschäft? Über Geschäfte spricht man nicht. Aber ja, ich bin noch im Geschäft, das ist keine Frage. Ja. Das bleibt man eigentlich. Das kann man, solange die Stimme mitmacht, kann man das eigentlich ewig machen. Ja gut, die wird es ja noch lange mitmachen. Wie bitte? Die wird es ja noch lange mitmachen, die Stimme. Ja, ich rauche nicht. Ich rauche nicht, ich trinke ja nicht. Ich denke mal, das ist ganz förderlich. Rauchen würde die Stimme auch verändern ja und trinken natürlich. Aber es ist natürlich auch ein Riesenbetrug an all den Männern, die sich quasi zu deiner Stimme einen runterholen im Glauben, dass es da eine attraktive... Nein, das ist kein Betrug. Nee, ist kein, also ich meine, ich wenn ich das im Nachhinein... Sag dir auch warum. Weil es eine Illusion ist, die da verkauft wird. Mhm. Und das ist eine Unterhaltung. Es glaubt doch nicht jeder, dass sich jede Frau an einem Telefon selbst predigt, wenn der Mann gerade die Lust hat. Du hast die Frau ist doch in dem Moment eine Art wahre Dienstleistung. Natürlich, du hast natürlich so recht, aber in dem Moment als Mann, ich sag mal, ist es auch egal. Ist ja, das eigentlich auch egal. Auch, wenn das nicht weiß, ist auch egal. Im Prinzip interessiert das die Männer ja auch nicht. Das stimmt. Mein Lieber. Aber die Reaktionen konnte man auch lesen unter dem Beitrag von dir. Also es gab überwiegend positive, natürlich auch einige, die sagen, danke, du hast mir den Porno versaut. Der gibt's nicht, der hat mich schwul gemacht. Wir freuen uns sehr, dass du nochmal angerufen hast. Oder mit uns hier danke gesprochen für hast. Anruf. Alles Gute. Dir, tschüss. Tschüss, ciao. Wahnsinn. Du kannst es nicht, halt dich fest. Ich höre das auch mit. 20 Jahre Domian und jetzt gibt es ein Ständchen von meiner Lieblingsband, wo ich nicht genau weiß, welche das? Band das sein kann. Ich kann nur hoffen, dass es nicht Revolverheld ist. Ein Ständchen von Revolverheld. 1, 2, 3, 4. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Dankeschön. Es klingelt schon wieder. Das war eine, wir hatten eine Glocke in der Hand gehabt. Das war Revolver. Das ist eine super deutsche Rockband. Die deutschen, deutschen Bon Jovi für mich. Ja. Hat's geklingelt gerade? Nein, das war gerade ein Glöckchen von Johannes Strate da. Nee, aber ist doch super. Ist doch gut. Hey, wir spielen ein Spiel. Fakt oder Fake? Es funktioniert folgendermaßen. Lies die Fragen auf den Karten nach dem anderen nacheinander vor. Du hast es auch. Und du musst jetzt sagen, ist das Fakt oder Fake? 20 Jahre Domian, das Spiel. Welches feste Thema gab es so formuliert in 20 Jahren Domian nicht? Eins. Oh, guck mal, wie Günther Jauch vorher mal. Das an diesem traurigen Tag für alle Günther Jauch-Fans. Gibt es eigentlich Günther Jauch-Fans? Ja, natürlich. Wirklich, meinst du das echt? Meinst du? Ja, aber wie? Günther Jauch-Fans? Ja, so Leute, die dann wirklich... Fans, ja. So 14-jährige Mädchen, die sagen, ich habe... 14-jährige Mädchen Günther Jauch-Bettwäsche. Ist auch mittlerweile so eine... Nein, 44-jährige junge Mädchen. Ja, aber nicht mit Günther Jauch-Bettwäsche. Ja, so vielleicht nicht. Das ist dann wirklich ein weirder... Das wird dann auch Bereich Fetisch schon wieder. Kriegst du eigentlich auch so viele Autogramm-Anfragen? Ja. Ich habe das Gefühl, Domian-Fans, es gibt eine relativ große Schnittmenge zwischen Domian-Hörern, treuen Domian-Hörern und Menschen, die Autogramme sammeln. Weil ich stelle mir die immer als sehr eigene, etwas anachronistische Gemeinschaft vor, die oft auf elektrischen Schreibmaschinen noch schreiben, die immer genau, ganz höflich formuliert, oft handschriftlich, Autogrammwünsche bekommen. Die meisten kommen per Mail. Ganz wirklich? Ja, ja. Also ich kriege die meisten per Post so eingereicht. Wirklich? Ja, also von offensichtlich auch älteren Leuten. Ja, bei Auftritten schon mal, dann ist das in so Umschlägen. Ja, ja, genau. Ja, das schon mal. Aber hier kommt das alles per Mail. Ah, okay. Also, so, welches feste Thema gab es so formuliert in 20 Jahren Domian nicht? Eins, Fetengeschichten. Zwei, Ablachgeschichten. Oder drei, Pärchengeschichten. Welches? Pärchengeschichten. Woher weißt du das so genau? Stimmt, woher weißt du das? Ja. Wer macht die Sendung? Aber seit zwei, du wusstest nicht, dass er gerade ein Typ ist, aber du kannst dich erinnern, dass es Pärchengeschichten nicht gab? Bei 20.000 Interviews kriege ich das nicht oder, immer. So. Oder hast du vielleicht aktiv verhindert, dass es das Thema Pärchengeschichten gibt? Aus irgendeinem... Nö. Gut, hätte sein können. Ja, ich versuche da so Verschwörungstheorien zu konstruieren. Also, jetzt, ein Anrufer begann die Unterhaltung mit Domian mit folgendem Satz. Ich trage gerne Nylonstrumpfhosen, genau wie, ... Dann nannte er einen prominenten Moderator. Mhm. War es Stefan Raab, Thomas Gottschalk oder Klaus Häufer Umlauf? Thomas Gottschalk. Klaus Häufer Umlauf ist der richtige Name. Ich würde sagen Thomas Gottschalk. Klaas, genau, ich schicke Klaas. Nee, das stimmt nicht. Die Lösung ist Stefan Raab trägt Nylonstrumpfhosen. Bringe ich das jetzt in Bredouille, das ausgeplant zu haben? Mich wundert das jetzt. Ich kann mir eins zu eins vorstellen, hundertprozentig. Frage an die Regie, was ist das hier? Das ist eine Geschichte aus Domian. Nicht, dass gleich Stefan Raab mit Nylonstrumpfhosen reinkommt. Niemals hat jemand auf dem Sender gesagt, dass Stefan Raab Nylon... Das würde der auch niemals machen, ne? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Privat ist oder beruflich? Es war vielleicht ein Spaß. Es war mit Sicherheit ein Spaß. So, du. Warum gehen wir denn jetzt so... Ich würde mich schon... Kann man nicht hypothetisch darüber reden? Kann man. Also könntest du, bei welchem deutschen Prominenten jetzt mal, könntest du dir so einen schlimmen Fetisch vorstellen? Jan, bei ganz vielen. Wirklich? Ja, und ich weiß es auch von einigen. Das muss man mal sagen. Wenn man sich mit Jürgen Domian, darf ich das kurz mal erzählen? Du bist wirklich, bin dir mit einem größtmöglichen Domian-Vertrauen begegnet. Was man so hat, wenn man dich kennt als Moderator, der weiß, dass er in der Sendung sitzt. Aber du bist schon auch echt manchmal eine ganz schöne Sau. Also ich finde schon, dass du... Wie bitte? Ja, du hast wieder... Wir sitzen da beim Essen zusammen, auf einmal kommen da irgendwelche Fragen aus deinem Mund raus, wo ich dachte, sag mal, was ist denn das jetzt hier auf einmal? Wir haben uns gepflegt, unterhalten über Kultur. Das war total nett, aber trotzdem, Bücher, du weißt schon mehr Sachen, als du jetzt in der Sendung zum Beispiel verraten würdest über Leute. Ja, das schon. Und ich weiß das wirklich von einigen Prominenten, was sie machen. Und ich sag, die Redaktion würde schreien, wenn ich jetzt sage. Und jetzt sagt dein Redakteur und weiter, sag mal, wollen wir nicht mehr, wir können heute Abend die Quote auf 10% ficken im WDR-Fernsehen. Es ist so spektakulär, was ich weiß. Wirklich? Aber ich kann es nicht sagen. Ja. Es ist so spektakulär. Aber die Nation würde kollabieren. Aber ehrlich gesagt, ich kenne das ja auch im kleineren Rahmen auch so. Man erfährt Dinge aus sicheren Quellen teilweise, weil man sie selber sieht. Und man hat so eine kleine, jeder hat irgendwann, wenn er diesen Job hat, so eine kleine Geheimnisschublade. Das stimmt. Bei einigen ist sie größer, bei anderen ist sie eher mehr so eine Hosentasche, wie bei mir. Welches feste Thema gab es in 20 Jahren Domian wirklich? Erstens, wie wird man reich? Zweitens, wie macht man Schluss? Oder drittens, wie lässt man los? Was es wirklich gab? Was es wirklich gab. Sag nochmal. Wie wird man reich? Wie macht man Schluss? Oder wie lässt man los? Nur eines gab es wirklich. Wie wird man reich? Nee, ist falsch. Nee? Wie macht man Schluss? Ja, stimmt. Bist du eigentlich reich geworden mit deiner Sendung? Nein. Ich bin festangestellter Redakteur. Kein Millionär. Jetzt so wie du. Ich bin nicht festangestellt. Du bist Millionär. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär. So, Warum glauben das eigentlich alle Leute, dass man, wenn man im Fernsehen arbeitet, ich bin absolutes Gegenteil davon. Wahnsinnig überhaupt, dass man wird nicht, das ist nicht, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird keiner reich, der nicht in Malibu eine Zweitvilla hat und einen geilen Vertrag. Ich meine, einige Kollegen sind schon reich. Ja, aber das, da. Nächste Frage. Wer hat schon einmal bei Domian angerufen? Ein evangelischer Pastor, der den Beichtstuhl in seiner Kirche wieder eingeführt hat, oder eine katholische Nonne, die den Tag über schweigt. Und dann nur nachts reden darf? Schweigegelübde abgelegt und dann nur nachts reden darf. Ich kann nicht mir vorstellen, dass das passiert. Also evangelischer Pfarrer, der einen Beichtstuhl installiert, der hat dann aber eine relativ, ich sag mal, eine Gemeinde, die offensichtlich alles mitmacht, weil das würden, glaube ich, evangelische Gemeinden nicht so ohne weiteres akzeptieren. Ich würde die Nonne tagsüber... Es ist tatsächlich die Nonne, das ist Schwester Katharina. Die schweigt tagsüber. Die ich an dieser Stelle sehr herzlich grüße, weil ich vermute, dass sie uns im Kloster zuhört, weil sie uns jede Nacht zuhört. Ist sie das vielleicht? Das weiß ich. Oder hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo, Schwester Katharina. Nein! Katharina! Ja, das ist ganz spektakulär. Ich freue mich wahnsinnig. Wow, ich auch. Ich freue mich wahnsinnig. Ich wollte gerade Jan die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich erzähle sie mal ganz kurz. Du hast vor anderthalb Jahren hier angerufen. Nein, das ist fast 3 Jahre schon. Ach, das ist 3 Jahre schon. So, und dann hast du erzählt, dass du immer nachts aufstehst, dir den Wecker stellst, um die Sendung zu hören. Und dass du, das fand ich so rührend, dass du nach der Sendung für die Leute betest, die ein schweres Schicksal hatten. Genau. Und seitdem ist zwischen uns beiden eine sehr, wie ich finde, sehr enge Verbindung entstanden. Wir sehen uns öfters, ich besuche dich im Kloster. Ja. Und wir haben ja in dem Gespräch herausbekommen, dass das Kloster gar nicht weit weg ist von hier. Mhm. Und so ist der Kontakt dann gekommen. Tagsüber darfst du nicht reden, Katharina? Oder redest du nicht? Nein, rede ich nicht. Wie aber nachts darf ich. Und wann ist Nacht? Ist Sonnenuntergang oder ist das eine Zeit? Nein, nein, wir sperren im Prinzip. Wir haben abends eine Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr, dass wir uns einander treffen und dann sprechen wir. Und sonst ist das auf ein Minimum beschränkt. Und in der Nacht ist es totales Schweigen, ne? Ab 8 Uhr etwa bis morgens 6:30. Mhm. Wenn du unsere Sendung jetzt immer hörst zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, wann stehst du wieder auf? Viertel nach fünf. Viertel nach fünf. Jeden Tag? Mhm. Ja. Und was machst du dann tagsüber schweigend? Beten und im Garten arbeiten, Rostchen backen, nähen, putzen. Gibt es denn bei euch im Kloster Frauen, die dann reden, die dann die Sachen, die ihr backt, verkaufen tagsüber? Oder müssen alle Geschäfte mit euch nachts abgewickelt werden? Wir verschicken viel mehr mit der Post und die holen es auch ab an der Pforte. Mhm. Das ist übrigens für mich auch immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn ich in das Kloster hineingehe. Ist das in Holland? Nein, hier in Köln. Wirklich wahr? Ja, ja, klar. Katharina ist Holländerin. Ja, ich deshalb wollte die Stimme, ja. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, einzutreten, und wenn die Pforte dann zugeht, habe ich immer das Gefühl, ich bin abgesunken in eine ganze, ja, in dieser lauten Stadt. Ja, genau, das ist das Besondere, dass es mitten in der Metropole Köln diese Oase der Stille gibt. Hm. Das ist wirklich, das ist für mich sehr beeindruckend. Habt ihr euch quasi, also dann hast du auch schon Leute kennengelernt, die du in der Sendung, Katharina unter anderem, dann kennengelernt hast. Ganz wenig. Katharina ist wirklich jetzt die ganz große Ausnahme, wo auch jetzt ein privater, persönlicher Kontakt entstanden ist. Sonst eigentlich nicht, nee, sonst nicht. Hm. Katharina. Ja? Ich komme dich bald wieder besuchen. Ja, gerne. Was macht ihr denn dann? Redet ihr miteinander? Wahrscheinlich eher nicht. Doch, doch. Das darf. Ja, es gibt so ein Redezimmer, wo man sich dann zusammensetzt und dann unterhalten wir uns. Über private Sachen, über das Christentum, über... Und Katharina ist jetzt gerade weggeboren. Sie ist weggeboren. Das ist sehr schade, aber schöne Grüße, Katharina, und bis bald. Interessant, was du für Leute kennengelernt hast. Man redet jetzt schon so final. Was machst du eigentlich danach? Ach, da ist sie. Gibt's doch nicht. Nein, das ist aber ganz toll. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Das freut mich aber. Katharina. Aus dem Garten? Dankeschön, Dankeschön. Hallo, ich darf mich vor, ich bin Jan, ich bin der Gast von Jürgen heute. Gibst du erst mal? Ja. So, Wahnsinn. Sind Sie zum ersten Mal hier in diesem Radiostudio? Hm? Ja, du wolltest doch immer mal kommen, ne? Ja, eben. Und wir hatten das ins Auge gefasst. Jetzt setzen aber vielleicht setzen Sie sich einfach mal hier hin. Ja, und ich suche mir mal ganz, oder müssen Sie? Ich darf nicht so lange vor der Kamera. Ach so, okay. Sonst kriege ich Probleme mit dem Erzbischof. Ah, aber der Neue ist ja locker. Herr Wölke, lässt das durch. Nein. Der Meister ist ja weg. Ich bleibe noch ein bisschen. Ich freue mich, dass du hier bist. Das ist eine große Ehre für mich und für die ganze Sendung. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Ja. Das war eine tolle Überraschung. Das ist eine tolle Überraschung. Und so schließt sich mit der Rose wieder der Kreis der Sendung. Dieser wirden, dieser verrückten. Es ist nun mal so, mit dieser verrückten Sendung, wo eben das eben geht, ne, in einer Stunde. Entschuldigung, dein Hemdkragen hat's hier in meinem Daumen. Wir haben noch ein Geschenk, Jürgen. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber es muss irgendwo sein. Ach, das ist hier in deiner Hand, ist es. Es ist wahrscheinlich das Hemd. Das ist das Hemd? Ja. Soll ich es mal auspacken? Ja, pack's doch mal. Ja, ich muss es schnell auspacken. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Aber ist das nicht das Schöne an der Sendung, dass eben sowas geht? Auf der einen Seite die Rose, auf der anderen Seite die Nonne. Die Nonne, genau. Das ist das Hemd. Das hat man für dich ausgesucht. Das muss ich natürlich nächste Woche mal anziehen. Das Junge. Ja, warum nicht? So ein bisschen Jürgen von der Lippe. Ich wollte gerade sagen, du hast aber Stil. Direkt im Ordnung eine Buchsendung im WDR-Fernsehen, wenn du das länger anziehst. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Das ist... Das ist interessant, das Hemd. Das ist, würde ich, ja, ist gut für ein Radiohemd, würde ich sagen. Das ist ein echtes Radiohemd. Ach, Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ist ja auch mal schön, dass ich hier sein durfte. Es ist schon mal schön. Ist für mich ein kleiner Traum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, so ein kleiner Traum kaputt geht, weil man sich das immer nur als Hörer oder als dann später ein Zuseher manchmal das ganz anders vorstellt, als es hier ist. Also es hat ja auf einmal Tiefe und du dich von der Seite zu sehen, ist noch was anderes. Es ist normalerweise auch anders. Wir haben Publikum hier. Ja. Aber diese stickige, warme Luft, die stelle ich mir auch so vor, wenn du alleine hier sitzt. Das ist irgendwann am Ende der Sendung kein Sauerstoff mehr im Raum ist. Das kommt drauf an, wie anstrengend es war. Ja. Es kommt, glaube ich, jetzt noch jemand. Michael möchte noch ein Udo Jürgens-artiges Reprise jetzt spielen. Ne? Also irgendwas. Michael? Also. Hau in die Tasten, spiel nur die Schwarzen, dann klingt's wie in China. Also wir bedanken uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Ich bedanke mich bei Jan Böhmermann, sehr herzlich. Beim Publikum, sehr herzlich, dass ihr hier wart. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder ganz normal, eine ganz normale freie Sendung. Und jetzt hören wir ganz, ganz kurz noch was von Michael, glaube ich. Gib Gas, Michael. Tschüss für Jürgen und Udo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal rufen Leute an, die nerven schon sehr. Aber du hörst immer zu, das schätzen wir sehr. Vielen Dank für dein Zuhören. Vielen Dank.